Ihr hört jetzt einen Bürgerfunkbeitrag. Die urheberrechtliche Verantwortung für Beiträge des Bürgerfunks liegt bei den zuständigen Gruppen. Kurz und das am Dienstag mit Andreas Grunwald. Guten Abend. Von Radio Neandertal. Bürgerfunk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir präsentieren Ihnen heute Abend VHS Aktuell, das Magazin für Information, Kultur und Bildung. Viele Menschen fühlen sich zunehmend von der Politik nicht mehr gesehen oder verstanden. Die VHS Erkrath hat deshalb den Landtagsabgeordneten, Herrn Dr. Untrieser, zum Gespräch eingeladen. Wir wollten Wege finden, wie man einen Dialog zwischen Politik und den Bürgern anstoßen kann. Mehr darüber in den nächsten 50 Minuten. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass nach längerer Pause die VHS Erkrath wieder hier bei uns auf Sendung ist. Und gleichzeitig freuen wir uns, mit Dr. Christian Untrieser, einen Landtagsabgeordneten, bei uns im Studio zu Gast zu haben. Mit ihm ist zum ersten Mal ein Erkrather Bürger in den Landtag in Düsseldorf eingezogen. Und wir sind gespannt darauf, mit ihm über die aktuelle Politik zu sprechen. Wir, das sind die Leiterin der Volkshochschule, Dr. Ursula Moldern, die Fachbereichsleiterin Brigitte Brinkmann und mein Name ist Volker Förster. Ja, Herr Dr. Untrieser, ich freue mich auch, Sie heute hier in der Radiosendung begrüßen zu dürfen. Und ich darf Sie vielleicht zunächst bitten, dass Sie sich unseren Hörern vorstellen als Landtagsabgeordneter, wie sich Ihre Arbeit so darstellt und wo Sie selber die Schwerpunkte Ihrer Arbeit eigentlich setzen würden. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Christian Untrieser. Ich bin 36 Jahre alt und wohne in Erkrath. Ich bin seit Mai letzten Jahres Landtagsabgeordneter für die CDU. Und schwerpunktmäßig beschäftige ich mich im Landtag mit den Bereichen Wirtschaft, Energie, Umwelt, Verbraucherschutz, aber auch mit dem spannenden Thema Digitalisierung. Ja, und was sind Ihre Aufgaben? Was macht ein Landtagsabgeordneter? Was ist das Tagesgeschäft? Ja, das ist eigentlich ein ganz bunter Strauß. Einerseits natürlich im Landtag sich mit gewissen Politikfeldern zu beschäftigen. Andererseits natürlich auch als Abgeordneter hier für den Wahlkreis, da bin ich zuständig für die Städte Erkrath, Hahn, Hilden und Mettmann, habe ich natürlich einen sehr engen Draht zu den Menschen und zu allen Institutionen hier. Gibt es da auch bestimmte Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse, wo Sie sagen, die sind besonders für die Erkrather ganz wichtig und interessant? Ein ganz wichtiges Thema war im letzten Jahr das sogenannte Kita-Rettungspaket, wo wir 500 Millionen Euro in die Hand genommen haben, um den Kitas hier unter die Arme zu greifen. Die finanzielle Situation war nicht gut. Und allein für Erkrath kann man sagen, das sind ungefähr 1 Million Euro, die Erkrath zur Verfügung gestanden haben. Also Geld, was wirklich den Kleinsten und Schwächsten und Familien zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus war das Sicherheitsthema ja ein sehr wichtiges Thema im Wahlkampf. Und ich glaube, dass wir das auch angehen. Wir sehen, dass wir mehr Polizisten einstellen. 2300 werden das dieses Jahr sein. Das sind 300 mehr als im Jahr davor. Und vor allem werden wir auch im nächsten Jahr das nochmal erhöhen. Dazu kommen nochmal 500 Verwaltungsassistenten, die also Beamte unterstützen sollen, sodass mehr Polizisten ihren richtigen Dienst auf der Straße machen können. Und darüber hinaus geht es auch darum, die Polizei besser auszurüsten und auszustatten. Ich halte das Thema Sicherheit für ganz, ganz wichtig in unserem Land und da haben wir uns auch vorgenommen, einiges dran zu tun. Ja, und genaueres erfahren wir nach der nächsten Musik. Take me for Dr. Untrieser, Sie haben eben bei der Vorstellung Ihrer Tätigkeitsfelder abschließend die Digitalisierung erwähnt. Nun bekommen wir hier in Erkrath gerade schnelles Internet, aber Digitalisierung ist doch noch viel mehr, oder? Ja, in der Tat. Also Digitalisierung ist ein großes Zukunftsthema, so würde ich es mal bezeichnen. Man spricht ja auch zum Beispiel von der vierten industriellen Revolution. Und im Wort Revolution steckt ja schon sehr viel drin. Jetzt ist es so, man kann es sehr negativ betrachten. Also zum Beispiel, es werden sehr viele Arbeitsplätze wegfallen. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber man betrachtet es positiv. Und es gibt Studien, die sagen, es fallen Arbeitsplätze weg. Es gibt aber genauso viele Studien, die sagen, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Und im Saldo werden wir noch genauso viel Arbeit haben wie heutzutage. Daneben sind aber sehr, sehr viele Chancen auch, die ich sehe. Denken Sie mal an den Bereich Mobilität. Ich glaube, wir werden sehr schnell selbstfahrende Autos bekommen. Oder auch im Bereich Gesundheit. Ich habe jetzt ein ganz spannendes Buch gelesen über den Sommer. Und da geht es darum, dass wir Krankheiten, Krebs, Alzheimer, gegen die wir noch keine Waffe haben, dass wir die mithilfe von Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz künftig heilen werden können. Das heißt, für die Menschen kann das auch unglaubliche Vorteile bringen, die Digitalisierung bereithält. Von daher bin ich ein bisschen ausgewogen. Es wird Chancen geben, es wird Herausforderungen geben und wir müssen uns schauen, wie sich die Welt entwickelt. Und Politik ist natürlich auch dafür da, die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir wirklich am Ende mehr von Chancen sprechen und nicht von Risiken. Vielen Dank. Die Damen von der Volkshochschule, ist Digitalisierung für Sie auch schon ein weiterführendes Thema in Ihrem Programm? Wir arbeiten mittlerweile mit Webinaren. Das heißt, nicht mehr erforderlich, in die VHS zu kommen, das darf man vielleicht gar nicht laut sagen, aber es ist halt möglich, dass man eine VHS-Veranstaltung auch besucht, nur übers Handy im Grunde genommen. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Aber es soll ausgebaut werden, einfach um den Leuten die Möglichkeit zu geben, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen, auch wenn sie vielleicht körperlich oder aus Termingründen verhindert sind, kann man das von überall machen. Das ist der erste Schritt. Ja, weiterhin natürlich Computerkurse als Standard. Der Standard bleibt, genau. Also okay. Die ganz normalen Computer- und Handykurse laufen natürlich weiter, aber auch wir versuchen mit dem, wie wir arbeiten und was wir anbieten, digital auf dem neuesten Stand zu sein. Also zukünftig soll es auch möglich sein, sich bei Veranstaltungseinladungen online eine Anmeldung abzugeben, also per Online-Formular im Grunde genommen und solche Dinge mehr, also die in anderen Bereichen vielleicht schon normaler sind, das wird bei uns auch kommen. Ja, dann schönen Dank, Frau Brinkmann. Wir hören ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Unbegreiflich, komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass mich kurz sehen. Hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Frau Dr. Moldon, Sie haben heute Herrn Dr. Untrieser hier zum Interview in eine VHS-Sendung eingeladen. Was hat das Ganze denn jetzt miteinander zu tun? Warum haben Sie diesen Abgeordneten heute hier ins Studio eingeladen? Das haben wir gerne getan, weil wir eigentlich verschiedene Anknüpfungspunkte in unserer Arbeit sehen. Ich möchte gleich auf das eine Stichwort eingehen, was Herr Untrieser eben genannt hat. Das ist das Thema innere Sicherheit. Und wir werden weiter im Lauf der Sendung sicher noch mal auf zwei andere Stichworte kommen. Einmal die Möglichkeit der VHS-Teilnehmer, Herrn Untrieser persönlich im Landtag zu besuchen. Und dann im weiteren Verlauf der Sendung das Thema Bürgerdialog, wo die Menschen die Möglichkeit haben, sich zur Europapolitik auch direkt einzubringen. Vielleicht darf ich gleich zu diesem ersten Punkt noch mal was sagen, was Herr Untrieser eben sagte, innere Sicherheit. Das merken wir auch in VHS-Gesprächen, in Diskussionsgesprächsrunden mit Teilnehmern, dass das etwas ist, was wirklich zurzeit in den Köpfen drin ist. Und wir haben jetzt versucht, er hat eben die Sichtweise der Politik dargestellt, wir versuchen das Ganze anzugehen als Weiterbildungsträger und machen da zum Beispiel Workshops dazu. Das eine mit Herrn Mohamed Asila, das ist ein Workshop, Umgang mit Konflikten in einer multikulturellen Gesellschaft, wo Herr Asila versucht, Verständnis für multikulturelle Konflikte und ihre Entstehungsweise aufzuklären und damit eigentlich auf so eine interkulturelle Kompetenz hinzuarbeiten, weil viele Konflikte und Probleme entstehen erstmal aus Unverständnis für die Befindlichkeit und die Situation, das Sprechverhalten des anderen. Kann man zusammenfassend sagen, dass Sie als Volkshochschule eine Brücke zwischen der Bürgerschaft und der Politik bauen möchten? Das ist im Moment in diesem Semester in unseren politischen Angeboten wirklich ein zentrales Anliegen. Ja, und da sehen wir auch gerade im Moment auch einen ganz wichtigen Bildungsauftrag. Und wo wir nun einen Abgeordneten aus Erkrath haben, ist da natürlich auch eine gewisse Nähe von Vorteil. Wie reagieren Sie auf diese Idee, die die Volkshochschule hier gerade unterbreitet hat, Herr Untrieser? Also ich kann das nur begrüßen, was die Volkshochschule macht. Ich erlebe im Moment, oder es ist zumindest meine Einschätzung, dass wir ein bisschen zu wenig miteinander reden in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft. Wir haben zwar ganz andere technische Möglichkeiten, denken Sie an Debatten, die wir über die sogenannten sozialen Netzwerke führen, aber ich finde, gerade in diesen Netzwerken ist die Diskussion oft einseitig, manchmal polemisch, zum Teil auch verletzend. Und mir ist es wichtig, dass wir unser Gemeinwesen gestalten und zwar miteinander reden, diskutieren, debattieren, auch miteinander ringen um die besten Lösungsansätze, aber schon in einer zivilisierten Art und Weise. Und ich glaube, das gelingt besser, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man sich in die Augen schaut, den Gegner ausreden lässt, oder nicht Gegner, sondern Mitdiskutanten, und dann kann man die unterschiedlichen Argumente auch beleuchten und miteinander vergleichen. Und das ist halt besser in einem Format, wie die VHS es jetzt plant, dass Menschen wirklich zusammenkommen und mit ernstem Willen zeigen, gemeinsame Lösungen zu erreichen. Ich glaube, das geht nicht unbedingt in den sozialen Medien. Ja, und wie das im Einzelfall aussehen kann, meine Damen und Herren, das erfahren Sie nach dem nächsten Song. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and ever. Well, I guess that was true. Hier ist VHS aktuell. Bei uns im Studio ist der Landtagsabgeordnete Herr Dr. Untrieser. Und er hat sich eben derart geäußert, dass die Politik zur Diskussion mit dem Bürger bereit ist und man sich darüber sogar freuen würde. Und als Vermittler hat sich quasi die Volkshochschule bereitgestellt. Frau Dr. Moldon, wie sieht das im Einzelnen aus? Welche Möglichkeiten hat denn jetzt der Bürger, mit der Politik in Kontakt zu kommen? Eine Möglichkeit ist, dass wir Herrn Dr. Untrieser mit der VHS im November direkt im Landtag besuchen. Und das ist mir wirklich eine wichtige Veranstaltung, weil er ja eben auch gerade sagte, ne, es ist wichtig, nicht über die sozialen Medien übereinander, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen. Und von daher am 29. November unser Besuch mit Erkratern bei Herrn Dr. Untrieser im Landtag. Und vielleicht darf ich die Frage einfach mal weitergeben. Was erwartet unsere Teilnehmer, wenn sie sich zu diesem Besuch im Landtag bei Ihnen anmelden? Ja, das ist eigentlich immer ein schönes Besuchsprogramm. Das besteht aus einer Stunde Beiwohnen einer Plenardebatte von der Besuchertribüne. Also da sieht man live, wie Politik im Landtag funktioniert. Und dann wird noch eine Führung durch den Landtag angeboten. Und anschließend treffen wir uns in einem Raum und haben noch mal eine Stunde Zeit, miteinander zu diskutieren. Also die Besuchergruppe und ich persönlich, da kann man alle Fragen stellen rund um die Politik oder auch darüber hinaus. Was wird denn in diesem Plenarsaal diskutiert an diesem Tag? Was genau an dem Tag diskutiert wird, das kann ich noch nicht sagen, weil wir die Tagesordnung immer erst ein bis zwei Wochen vorher haben. Aber wir verabschieden dort natürlich Gesetze oder sprechen über Verordnungen, aktuelle tagespolitische Dinge. Konkret kann ich noch nicht sagen, was wir jetzt zu der gewissen Uhrzeit diskutieren, aber es ist immer sehr spannend. Und wenn man da als Besucher hinkommt, muss man dann Bezug nehmen auf die Themen, die diskutiert wurden, oder kann man auch mit eigenen Anliegen an Sie herantreten an dem Tag? Das ist ganz unterschiedlich. Ich empfange ja öfter Gruppen, sowohl Schüler als auch Erwachsene. Kann auch dazu einladen, neben dem tollen Besuch der VHS nochmal mit einer anderen Gruppe zu kommen, wenn das an dem Tag nicht möglich ist. Und das ist immer unterschiedlich. Jede Gruppe ist anders und jede Person stellt andere Fragen. Das kann sein zu aktuellen politischen Themen. Das sind aber auch ganz andere Sachen, wie arbeitet man als Abgeordneter, wie ist der Tagesablauf, wie oft ist man in Düsseldorf, wie oft ist man in Erkrath. Also durch die Bank alles. Dann reden wir doch an dieser Stelle nach der nächsten Musik weiter. Bürgerhauswelle mit der Sendung VHS Aktuell, dem Magazin für Information, Kultur und Bildung aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Der Landtagsabgeordnete, Herr Dr. Untrieser hat uns Rede und Antwort gestanden. Unser Thema ist eine Brücke zu schlagen zwischen Bürgern und Politik. Meine Damen und Herren, wir haben eben erfahren, Sie haben die Möglichkeit, mit der Volkshochschule eine Debatte im Landtag zu besuchen und anschließend mit dem Abgeordneten Herrn Dr. Untrieser zu diskutieren. Frau Dr. Moldern, was macht denn die Volkshochschule vorbereitend auf diesen Tag? Wir möchten den Teilnehmern gerne die Möglichkeit einräumen, dass sie Fragen, die sie vielleicht direkt an Herrn Untrieser richten möchten, bei der Volkshochschule einreichen können. Ganz einfach schriftlich oder per E-Mail vhs@erkrath.de, und wir würden Herrn Untrieser diese Fragen im Vorfeld zukommen lassen. Das können allgemeine politische Fragen sein zur Landespolitik NRW. Es wurden ja eingangs von Herrn Untrieser die Schwerpunkte Umwelt, Digitalisierung und Verkehr zum Beispiel genannt. Aber wenn es spezielle Fragen sind, die den Erkrathern für ihre Stadt unter den Nägeln brennen, denke ich, können die auch gerne eingereicht werden. Ich sag mal so bis zu einer Woche im Vorfeld, sagen wir mal so bis zum 22.11. wir sie gerne an Herrn Untrieser weiterleiten, und dann könnte man gemeinsam darüber ins Gespräch kommen bei dem Besuch im Landtag. Sind denn auch Besucher aus den anderen Kreisstädten willkommen? Ja, selbstverständlich. Anmelden kann sich natürlich jeder, aber zuerst und vorrangig ist es natürlich ein Angebot für die Erkrather. Mir ist es eben wichtig, diesen Punkt auch wirklich rauszustreichen. Es wird so oft gesagt, ne, man redet übereinander. Hier ist jetzt wirklich die Möglichkeit für Bürger, sich mal direkt einzubringen und direkt die Fragen zu stellen, wo es oft heißt, die Politik erreicht uns nicht mehr, es wird über unsere Köpfe hinweg regiert. Hier ist jetzt mal die Chance, sich einzubringen und daran was zu ändern. Herr Dr. Untrieser, ist das ein allgemeiner Trend im Moment der Politik, sich ein bisschen bürgernäher zu zeigen, oder ist das jetzt ein Spezifikum, was Sie sich haben ausgedacht? Das ist eine gute Frage. Ich überlege ein bisschen. Also Politik ist natürlich immer dazu da, mit ihr ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Ich persönlich habe mir das jetzt als Ziel gesetzt, das ein bisschen mehr zu tun, als es vielleicht in der Vergangenheit war oder dass es andere machen. Das hat natürlich auch jetzt ein bisschen mit der aktuellen Situation zu tun, dass sich manche Menschen unsicher fühlen oder unzufrieden sind mit der allgemeinen Situation. Denn ich glaube eigentlich, dass wir in einem ganz tollen Land leben. Wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung, kaum Arbeitslosigkeit. Wir leben in einem relativ sicheren, relativ sauberen Land. Da finde ich schon ein bisschen seltsam, dass wir trotzdem gefühlt nicht mehr so zufrieden sind, obwohl wir eigentlich gute Bedingungen haben. Aber es hilft jetzt auch nicht, dass Politik sagt, seid doch mal zufrieden mit dem, was da ist, sondern es ist schon wichtig, dass man darüber redet und dass man immer wieder auch sucht nach Verbesserungen, wenn der Bürger das möchte. Das ist Wesen einer Demokratie, dass das, was der Bürger möchte, auch durch Politik aufgenommen und letztlich entschieden wird. Schöne Worte. Wir hören ein bisschen Musik und dann reden wir, glaube ich, über europäische Themen. Ja. Vielen Dank erstmal. I'm afraid, short of fire, I'm the dark. meine Damen und Herren, hier ist VHS aktuell. Wir sind weiter im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Herrn Dr. Untrieser, der sich eben geäußert hat, dass er vielfach in der Bürgerschaft Unzufriedenheit mit unserem Land spürt. Nun haben wir im Mai 2019 Europawahlen und auch da gibt es große Unzufriedenheit, die Rolle Europas. Herr Dr. Untrieser, ist das für Sie ein Thema? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für uns als CDU. Also wir sind ja die Partei von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, die Partei, die sich immer für Europa eingesetzt hat. Und ich muss auch sagen, ganz persönlich ist mir Europa auch ein Herzensanliegen. Wenn man mal in meine Biografie guckt oder von vielen anderen, meine Großeltern, die waren noch im Krieg mit Frankreich oder mit anderen Ländern. Ich hatte das große Glück, dass ich ein Jahr lang studieren konnte in Frankreich. Und da sieht man einfach mal, was für ein Geschenk, das ist die europäische Einigung, das Friedensprojekt. Und das ist ganz, ganz wichtig neben anderen Dingen. Und das dürfen wir nicht vergessen und das dürfen wir uns vor allem nicht kaputt machen lassen. Ja, was macht denn die VHS in dieser Hinsicht, Frau Brinkmann? Ja, wir planen für das nächste Frühjahr einen Bürgerdialog. Der wird so aufgebaut sein, dass sich die Bürger und Bürgerinnen in einer ersten und zweiten Runde dazu äußern können, zu ihren Positionen und die im Rahmen dieser Veranstaltung auch für sich im Grunde genommen erarbeiten können. Also anders als man jetzt am Wahl-O-Mat einfach nur klicken würde, man bekommt eine Frage gestellt und dann klickt man ja, nein oder weiß ich nicht, wird hier wirklich an Stationen zu verschiedensten Themen, also beispielsweise Finanzen, Politik, Kultur, Sprache, EU und ihre Bürger, Institutionen, Geschichte, Geografie, Natur und diese Dinge, Positionen erarbeitet. Und diese Positionen werden den Europaabgeordneten dann in einer Podiumsdiskussion vorgelegt. Das heißt, in dem Moment, wo die Bürger sich wirklich die Mühe machen, zu versuchen herauszufinden, was denke ich denn über Europa und was will ich deswegen wählen, weswegen ich dies und jenes denke, wird diese Eingabe gehört tatsächlich, weil die erarbeiteten Positionen werden an die Europaabgeordneten weitergegeben. Also das Ziel ist tatsächlich eine Podiumsdiskussion, wo Europaabgeordnete aus den Parteien vertreten sein sollen, die entweder und oder im Landtag und Bundestag vertreten sind. Und da planen Sie halt ab dem kommenden Semester entsprechende Veranstaltungen. Genau, also der Plan ist im Moment, dass es zwei Runden geben wird, ungefähr Mitte Januar und ungefähr Mitte Februar und die Podiumsdiskussion dann nach Aschermittwoch. Das wird im neuen Programmheft zu lesen sein, aber es werden auch gezielt Einladungen ausgesprochen. Ja, vielen Dank erstmal. Wir hören weiter ein bisschen Musik. Yeah. Danke auch. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't I want it that way. Tell me Meine Damen und Herren, wir haben eben erfahren, die Volkshochschule lädt ein zum Dialog mit dem Bürger als Vermittler zur großen Politik. Jetzt stelle ich mir die Frage als Erkrather Bürger, der ich zwar nicht bin, aber ich nehme mal gerade eine fiktive Haltung an. Warum sollte ich mich in einer Kleinstadt im Kreis Mettmann für die große, große Politik Europas interessieren? Und die Frage gebe ich natürlich gerne an unseren Studiogast, Herrn Dr. Untrieser, den Landtagsabgeordneten, weiter. Ja, das ist eine ganz entscheidende und spannende Europawahl, die wir nächstes Jahr haben. Es ist nämlich die erste nach dem Brexit. Das erste Mal verlässt ein Staat die Europäische Union wieder. Und wir sehen in Deutschland, aber auch in anderen Staaten in Europa, dass wieder mehr nationalistische Töne unterwegs sind. Und ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Und zum Zweiten muss man sagen, wenn man fragt, was ist für mich in Erkrath ganz konkret dabei, was ist die Dividende, die Europa gibt, dann ist es natürlich der Frieden, den ich gerade schon gesagt habe, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung und die Freiheit. Ich bin jetzt viel in Unternehmen auch unterwegs, hier im Kreis Mettmann, weil ich ja für Wirtschaftspolitik zuständig bin. Und die exportieren in sehr, sehr hoher Zahl ins europäische Ausland. Also teilweise 60%, 70%, 80%. Und dadurch, dass wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben und gemeinsame Regularien, habe ich natürlich automatische Wertschöpfung vor Ort. Das heißt, die Arbeitsplätze sind sicherer und für den Verbraucher sind auch die Preise viel niedriger, als wenn wir nationale, abgeschottete Politiken haben. Und dazu kommt, wenn man sich überlegt, so als Privatmann, ja, wir fahren mal nach Holland ans Meer oder wir fahren nach Österreich, nach Frankreich in den Urlaub, wir bezahlen damit einer Währung. Wir haben offene Grenzen. Ich glaube, das ist allein vom Lebensgefühl ganz, ganz wunderbar, dass wir das haben und dass wir nicht an jeder Grenze angehalten werden, dass wir kontrolliert werden, dass man sich ausweisen muss, dass man vielleicht dort kein Praktikum machen kann, keinen Arbeitsplatz annehmen kann. Wir haben wirklich unheimlich viel erreicht in Europa und wir sollten das weitermachen und wir sollten uns das nicht kaputt reden lassen von einigen, die das gerade versuchen werden. Ich würde mich gerne im Anschluss an die Worte von Herrn Untrieser wirklich gerne nochmal an unsere Zuhörer direkt wenden und sagen, das ist ja nun wirklich eine Chance, sich dann auch einzubringen. Wir haben diese Argumente gehört, trotzdem wissen wir, es gibt dieses hohe Maß an Unzufriedenheit, Verunsicherung in Bezug auf Europa. Die Volkshochschule steht da bereit als Ansprechpartner, um solche Fragen weiterzuleiten an die Politik, direkt an Herrn Untrieser, aber auch in Veranstaltungen, wo Sie die Fragen einbringen können. Ich kann immer nur sagen, wenden Sie sich an die VHS, schauen Sie in der Presse nach, wann die nächsten Veranstaltungen für den Bürgerdialog sein werden. Nutzen Sie die Chance, sich einzubringen. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may